Die Gebrüder Schiebli sind wieder am Start. Das ist schon die vierte Folge, das ist geil. Wir klettern uns so langsam hoch. Ich würde sagen, wir knüpfen gleich an dem Gespräch wieder an, wo wir vor dem Podcast waren. Ja. Also, seit ich denken kann, denke ich über diese eine Sache nach. Mhm. Ich denke nur darüber nach, was ist der Sinn des Lebens, was ist Gott, wie kann ich wirklich Freiheit erlangen, wie kann ich alles aus diesem Leben rausholen, wie kann ich mich innerlich besser fühlen, wie kann ich krasser werden, wie kann ich etwas Krasses sein und nicht, wie kann ich etwas Krasses haben oder wie kann ich mich mit möglichst wahnsinnig tollen Dingen umgeben, sondern wie kann ich etwas möglichst Krasses sein, wie, ich will wissen wie. Ja. Und ich glaube, das ist uns echt in die Wiege gelegt worden. Es sind wie jüdische Kinder. Warum sind die Juden so clever? Im Durchschnitt. Ja. Weil das die einzige Religion ist, oder ja, vielleicht meiner Anschauung nach die einzige Religion ist, wo das Denken, das Nachdenken und das Reflektieren aktiv gefördert wird. Das kann sein. Vielleicht auch kulturell einfach so. Ich meine, das sind ja auch so krasse Geschäftsmänner, weil das auch so kulturell geprägt ist, ne? Ja. Und wir sind schon von unserem Vater sehr, also es ist krass, wie ähnlich wir unserem Vater sind, halt in einer anderen Ausprägung, aber wir wollen unbedingt Menschen erretten, genau wie der. Und ich will auch krasse Reden halten und mich schulen als Redner und so, um die Leute zu inspirieren, genau das, was der macht. Die Welt retten. Das Evangelium bringen. Und auch Lehre, ne? Die Leute belehren auch. Predigen. Mental Motherfucker. Was ist der Unterschied zum Größenwahn? Größenwahn. Oder Größenwahn ist immer nur dann Größenwahn. Hältst du dich für größenwahnsinnig? Also ich habe mal in Wikipedia alle Symptome von Größenwahn geguckt und ich treffe voll zu. Ja, ich auch. Aber wenn ich selber das so definieren würde, dann würde ich sagen, Größenwahn ist eigentlich eine Erfindung von Leuten, die Hater sind. Weil Größenwahn nennt man das immer dann, wenn es nicht funktioniert hat. Aber, weißt du, du könntest jetzt einen Tony Robbins größenwahnsinnig nennen, weil er denkt, er könnte jetzt irgendwie den Leuten wirklich helfen. Aber er hat bei ihm geklappt. Aber jeder, der mit 20 Jahren hergeht und sagt, ich will das... Guck mal, Conor McGregor, der am Anfang haben alle gesagt, der ist größenwahnsinnig. Der wird es niemals schaffen. Aber jetzt hat er den Titel... Und wer ist jetzt größenwahnsinnig, so, weißt du? Mm. Das ist... Oder wenn er mit 20 gesagt hätte, ich knock José Aldo in 8 Sekunden. Ja, hat er ja. Ja, und nicht 8 Sekunden, aber der hat von Anfang an, ist er in die UFC gekommen, hat von Anfang an gesagt, ja, ich mach alle platt, selbst der Champion hat keine Chance gegen mich. Mm. Absolut. Alle haben gesagt, er ist größenwahnsinnig. Ist jetzt eine Wortklauberei, aber das Wort Wahn oder Wahnvorstellung impliziert ja, glaube ich, so ein bisschen, dass es nicht real ist oder dass es nicht der Realität entsprechend ist, wirklich. Ich habe irgendwo auch mal gelesen, dass in irgendeinem psychologischen Fachbuch, dass Liebe auch eine Art Wahnvorstellung ist. Und jeglicher religiöser Glaube wird auch schnell als religiöser Wahn betitelt. Ja. Und ich mir denke, dieses Wort Wahn, was zur Hölle soll das sein? Alles, jeder starke Glaube wird gerade in Zeiten der Aufklärung schnell als Wahn abgestempelt. Weil das so, wenn du nicht zweifelst, dann bist du in einem Wahn. Nach dem Motto, wenn du nicht sagst, ja, es könnte aber auch schief gehen. Ja, eben, genau. Insofern ist eigentlich Wahn etwas Schönes und der Größenwahn ist anzustreben. Ja, meiner Meinung nach eigentlich schon, ja. Warum eigentlich nicht? Also kommt halt auf den Wahn an, was für ein Wahn das ist. Also nur so ein Hitler-Größenwahn, von wegen, ich will die Welt von den Juden und von den scheiß Rassen befreien. Da kann ich halt nicht hinterstehen, weil der Gegenstand des Wahns halt Problem darstellt. Aber der Größenwahn, ich will die Welt erretten, Alter, ist doch voll geil. Ja. Wenn du scheiterst, dann ist da kein Ding. Aber wenn du es schaffst, Alter, was hast du dann auf die Beine gestellt? Diese Energie, die einen Größenwahn freisetzt. Genau. Ist auch der Wahnsinn. Was wollen wir? Wir wollen doch alle Energie, oder nicht? Ja. Alle wollen mehr Energie. Ich kenne keinen Menschen, der nicht mehr Energie will. Ja. Und wenn dann vielleicht ein Depressiver, der gern sterben möchte, dann goodbye. Das stimmt. Aber mehr Energie, mehr Kraft, mehr Liebe will doch jeder. Mhm. Und nochmal zurück zu Church of Success. Wenn ich jetzt zum Beispiel so leidenschaftlicher Arzt oder Ingenieur wäre oder so, oder Maler, dann würde ich eventuell das Gefühl haben, das korreliert nicht so perfekt mit unserer Idee. Aber da meine Vision, meine persönliche Vision und mein Lebenstraum darin besteht, Menschen zu erretten, Leuten ne, auf eine höhere Stufe zu bringen, passt es ja perfekt, weil das ist ja unser Baby dann. Ja. Und ich fühle mich da so dahinter, also ich habe so Bock darauf. Ja, es deckt sich mit allem. Genau. Und deine Schauspieler- oder Songwriterei ist vielleicht wie bei mir der Sport. Ich bin leidenschaftlicher Sportler und Kämpfer und so, aber das ist trotzdem nicht meine Madness, wo ich krankhaft hinter bin und alles für opfern würde. Ja. Aber ich würde alles dafür opfern, die Menschheit zu retten. Alles. Alles. Deswegen, ich glaube, also Church of Success ist jetzt quasi ein Symbol für das, was unser Traum ist. Und das, ich glaube, da können wir voll durchziehen. Ich muss ganz kurz die Zuhörer informieren. Ich sitze hier im Café, also vor dem Café draußen, deswegen gibt es hier recht viele Nebengeräusche. Ich bitte das mal zu entschuldigen, ne, Freunde? Freunde? Ja. Also, ich glaube schon, dass ich da sehr ambitioniert bin. Ich weiß halt nicht, wie es mit den anderen steht. Ich weiß nicht, wie Marvin darüber denkt oder Aaron darüber denkt. Aber wird sich herausstellen. Ja, ist auch nicht so wichtig. Eben, genau. Weil wir müssen ja keine gemeinsame Linie finden. Ja. Hauptsache, wir werden aktiv und schaffen einen Mehrwert. Genau. Welche Form das Ganze hat, ist unwichtig. Wichtig ist, dass Leute erreicht werden. Ja. Das stimmt. Deshalb werde ich jetzt auch zu Toastmasters gehen. Einfach so ein bisschen, um die rhetorischen Skills zu schulen. Hast du einen Club in Köln gefunden? Ja, ich gehe da heute hin. Ah, cool. Ja, Toastmasters ist cool. Ja. Weil jetzt bin ich halt an einem Punkt, wo ich so ein bisschen mich neu orientieren muss. Ich habe das Network-Marketing-Business ja links liegen lassen. Mein Sponsor war übrigens ein bisschen abgefuckt. Das geht ja schnell, ne? In der letzten Folge warst du doch Network-Marketer von ja, auf jeden Fall. Ich habe mich auf das Experiment eingelassen, mal Vollgas zu geben und zu gucken, was draus wird. Aber das war richtig geil, weil nach dem Seminar am Sonntag war ich so sicher, dass ich keinen Bock mehr darauf habe, weil ich voll was Neues, also ne, ich habe für die Zuschauer, ich habe halt entschieden, dass Network-Marketing etwas ist, was ich nicht mit kompletter Integrität und reinem Gewissen vor mir selbst machen kann. Nicht, weil ich das grundsätzlich verurteilen würde. Großen Respekt an alle, die darin erfolgreich sind, aber es erfüllt mich nicht und ich fühle mich dabei nicht authentisch. Ich denke, es ist aber das Problem ist das Produkt gewesen. Das Problem war nicht das Network Marketing. Ja, aber ich habe schon auch das Gefühl gehabt, ja, das Problem ist sicherlich auch das Produkt, aber ich habe noch nie von einer Network-Marketing-Firma gehört und jetzt no disrespect an alle Network-Marketer, ihr Fotzen, die vertreiben alle ein Produkt, was scheiße ist. Und also das stimmt nicht. Es gibt gute Produkte, klar, aber das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt nicht. Weil du musst doch ungefähr 70% an Provision ausschütten, an die es vertreiben wieder. Ja, also, aber welchen Wert hat ein Gegenstand? Das kannst du so nicht sagen. Ich meine, klar. Nimm Tupperware. Ja. Ich sag jetzt mal, das ist das erfolgreichste Network-Marketing-Produkt. Ja. Würde ich jetzt mal so aus dem Handgelenk sagen. Möglicherweise. Du kannst ja nicht sagen, dass es ein scheiß Produkt ist. Das ist sogar das beste Produkt auf dem Markt in diesem. Ja, das ist geil. Da weiß ich auch nicht, wie das Preis-Leistungs-Verhältnis ist. Aber es ist verdammt teuer, ja. Es ist teuer. Und hier auch so diese Supplement-Dinger. Ich habe eben auch so verschiedene Supplement-Firmen angeguckt. Was die haben, die Nahrungsergänzungsmittel, das kannst du dir im DM holen für ein Zehntel vom Preis. Vielleicht nicht ganz so gute Qualität, aber bestimmt nicht die zehnfache Qualität, die das Network-Marketing-Produkt bietet. Mhm. Und selbst wenn das so ist, was weiß der Geier von mir aus? Ich will da jetzt auch mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, weil ich habe das alles nicht geprüft, so richtig im Detail. Fakt ist, ich habe mich auch ein bisschen schlecht dabei gefühlt, meine Kontakte und Freunde wie Kunden zu behandeln. Weil ich bin so ein Mensch nicht. Alle, die mich kennen, die mit mir befreundet sind, die wissen, dass mir meine Integrität sehr wichtig ist und dass ich versuche, möglichst real zu sein und dass ich auch so auf Augenhöhe versuche, nicht zu viel Bullshit drumherum zu labern und nicht so viel Floskelkacke und so. Aber wenn ich jetzt auf einmal einkomme und meinem Freund in ein Verkaufsgespräch verwickel, ich fühle mich dabei schlecht. Und das war Wie auch immer, es gab mehrere Gründe. Aber ich kam von diesem Seminar nach Hause und war so, ich war mir einfach sicher. Und deswegen habe ich mir auch gedacht, egal wer jetzt mit mir redet, der kann mich eh nicht mehr überzeugen. Ich habe einfach im Internet, zack, zack, Geld zurückgerannt, Team, bumm, aus dem System storniert, zack. Hab dann eine Sprachnachricht gemacht zu meinem hier Arbeitssponsor. Ja, übrigens, ich wollte dir sagen, ich bin aus dem Business raus. Tja, ist dein freier Wille. Genau. Und der war halt voll erstmal ein bisschen schockiert, weil ich habe am Anfang natürlich große Töne gespuckt und war voll motiviert und so. Und da hat sich dann natürlich verarscht gefühlt. Ja. Aber ja, that's life. Das ist halt Business. Ich bin in Gedanken noch voll bei diesem Größenwahn-Thema. Ja, ja. Und ich finde es merkwürdig, dass Größenwahn oder auch, sagen wir, Selbstbewusstsein, was ja die Vorstufe ist, irgendwo als negativ von deinem Umfeld gefeedbackt wird. Oder selbstbewusst wird so schnell als arrogant auch abgestempelt. Ja, dabei ist Selbstbewusstsein das Wichtigste im Leben. Das ist so geil, das ist so wichtig. Es ist das Wichtigste, es ist die Lösung all deiner Probleme. Und wir vom Mental Motherfucker Podcast sind ja nur dafür da, damit dein Selbstbewusstsein steigt. Und wir forschen und wir teilen mit, wie wir unser Selbstbewusstsein gestiegen haben. Ja. Wie das funktioniert hat und geben das weiter. Das ist ja der Mehrwert, den wir als Church of Success eigentlich bieten. Ja. Stimmt. Ey, nichts anderes. Nichts anderes. Ein unerschütterliches Selbstbewusstsein. Wenn du das hast, dann ist alles gemacht. Ja. Weil dann kannst du rausgehen und die Ziele verfolgen, die du wirklich willst. Ja. Der Glaube. Ich habe gerade so ein paar Kinder an meinem Fenster, die Grimassen schneiden. Geil. Hammer. Ey, Kinder sind so geil, ne? Geil. Kinder haben Selbstbewusstsein. Ja. Die machen einfach, was sie wollen. Die machen zweifeln einfach, auch nicht. Was sie wollen. Gestern im Laden hatte ich ein paar Kinder, ne? Ja. Da kommt rein, zwei Kinder. Also ein Typ und sein Bruder. Und die kommen rein, der grinst mich an. Haha! Und so lacht mich aus und rennt wieder weg. Ja. Geil. Fand ich so geil. Der hat so eine positive Energie geschaffen, aus dem Nichts, ne? Und der hat aus dem Nichts einen Mehrwert geschaffen. Einfach so. Krass. Da fällt mir ein, meine Freundin hat mir letztens erzählt, die war in Frankreich und die saß, glaube ich, in einem Bus oder so. Und da war so ein kleiner Junge, der hat angefangen, die so anzugucken, die so irgendwie anzuzwinkern oder so. So ein bisschen anzuflirten mäßig. Hat dann einfach ihre Hand genommen und hat das irgendwie, ich glaube, auf seinen Schoß gelegt oder ihre Hand gestreichelt oder einfach so. Weißt du, so ein kleiner Pisser. So ein richtiger Casanova. Was für ein Baba, Alter. Ja, richtig geil. Richtiger Player. Einfach so Kinder, die einfach Scheiß drauf geben. Boah, wie cool, wie schön wäre das, ne? Wenn du einfach das. Und das passiert halt, wenn du hohes Selbstbewusstsein hast. Boah, ich kann dieses Wort nicht aussprechen. Selbstbewusstsein. Mhm. Dann nimmst du einfach mal die Hand von irgendeiner Ollen, die neben dir sitzt, weil du die total scharf findest. Ja. Fertig. Und das ist so negativ gesehen, weil irgendwie jeder daran gewöhnt ist, zu zweifeln. Jeder hinterfragt sich so sehr und jeder weiß, ja, ich darf jetzt mir nicht zu viel zumuten, ich muss mich realistisch betrachten und dieses Ganzen. Ja, das ist aber was sehr Deutsches. Ja, weißt du, was mag sein. Weißt du, was meine Analyse ist? Was? Das ist das, ich nenne es mal den Gymnasiumkomplex. Weil im Gymnasium wird dir beigebracht, wie du denkst, wie du zu denken hast, mehr oder weniger. Und zwar, um eine These zu finden, also oder um die Wahrheit rauszufinden oder um eine Erkenntnis zu finden, brauchst du eine These, die irgendwer in den Raum wirft. Dann suchst du die Antithese, also das Gegenargument. Mhm. Und dann musst du aus dem Argument und dem Gegenargument die Mitte finden und dann hast du die Wahrheit. Ja. Zum Beispiel, ja, Zucker ist schlecht für die Gesundheit. Gegenargument, ja, aber künstlicher Zucker macht dich nicht fett. Und so weiter, bla bla bla bla. Und dann kommst du zu der Mitte irgendwann, dass brauner Zucker nicht ganz so schlecht ist, Pipapo und so weiter, weißt du? Und wenn ich jetzt sage, ja, ich will dieses und dieses Business gründen, ich werde das schaffen oder ich werde dieses und dieses Ziel erreichen, ja, dann kommt das automatisch in deinem Kopf, kommt das Gegenargument. Genau. Ja, aber was, wenn du krank wirst? Aber was, wenn das und das? Aber was, wenn du es nicht schaffst? Aber was, wenn so und so? Und dann sagst du, ja, okay, das und das könnte passieren und dann liegt die Wahrheit ungefähr in der Mitte. Ja. Aber das ist ein Problem. So mäßig. Das stimmt oft nicht. Und die Antithese ist oft einfach ein Extremfall, der nie eintritt oder der genauso unwahrscheinlich ist. Ja, oder ich meine, was heißt hier schon Wahrscheinlichkeit? Ich will mich ja nicht nach der Wahrscheinlichkeit richten, weil dann bin ich ja wieder am Durchschnitt orientiert. Ja, genau. Warum? Ja, überhaupt. Man sollte einfach an seine Sache glauben, zu 100%. Das muss man erreichen. Dieses überhaupt, dieses Richten nach sich, nach Wahrscheinlichkeiten zu richten, ist ja teilweise was sehr Dummes. Ja. No. Zum Beispiel, du sprichst eine Frau an. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie positiv auf dich reagiert? Wie hoch? Ja. 76%? 6%? 91%? Es liegt zu 100% ausschließlich an dir, du Vogel! Ja, es ist zumindest, egal ob das jetzt stimmt oder nicht, es ist die beste Art, so zu leben. Hm. Weil das auch dir selbst die größte Verantwortung und den größten Einfluss gibt. Korrekt. Weil wer kann was ändern, wenn nicht du? Dann Korrekt. Ist es doch am besten, wenn du dir selbst die ultimative Verantwortung und somit auch die ultimative Macht und Einfluss zuschreibst. Deswegen, Korrekt. So will ich einfach leben. Das ist ja auch der Anfang der jeglichen Wiedergeburt, der mentalen Wiedergeburt, zu erkennen, ich bin verantwortlich für alles, was mir im Leben zustößt. Beziehungsweise, ich bin dafür verantwortlich für alles, also für jegliche Reaktion. Ich kann vielleicht nicht alles kontrollieren, aber ich kann wählen, wie ich auf alles, was mir passiert, reagiere. Jetzt kommt, wie von der letzten Folge haben wir über Schuld gesprochen. Ja. Das ist das Problem. Dann kommt automatisch das, ja, aber ich bin doch nicht an allem schuld. Ja, genau. Ey, aber nur wer schuld ist, hat auch die Macht, die Dinge zu ändern. Ja, ganz genau. Ich habe auch, ich habe in dem Buch von Bodo Schäfer, was ich lese, das heißt, Spruch kurz, gelesen. Halt den Gedanken fest, das heißt, wir wollen ja alle mehr Macht haben. Punkt. Ja. Jeder Mensch will seinen Machtbereich ausbauen. Ja. Sei es die Macht über sich selbst, über seinen Körper, über sein Umfeld, über sonst was. Du bist den ganzen Tag damit beschäftigt, deine Macht auszubauen und das ist gut. Aber um deine Macht auszubauen, musst du deine Schuld ebenfalls ausbauen. Ja. Weil nur wer über viel schuldig ist, kann auch über viel mächtig sein. Genau, das ist nämlich auch das Zitat aus dem Buch, was ich nur sagen wollte. Da steht, wem du die Schuld gibst, dem gibst du die Macht. Und wow. Das ist es. Das ist Hammer. Das ist so wahr. Hammer. Hammer. Ja. Deshalb, nimm die Schuld auf dich, sei fucking Jesus, Alter, nimm die Schuld auf dich und dann hast du die Macht. Nagel dich ans Kreuz. Nimm die Schuld der ganzen Welt auf dich und dann hast du auch die Macht über die ganze Welt. Und dann kannst du auch auferstehen, Motherfucker. Das ist doch letztendlich die metaphorische Botschaft hinter der Kreuzigungsgeschichte. Das ist echt, also, boah, das ist so geil verschlüsselt, ne? Das ist so krass und das macht alles metaphorisch so Sinn. Ja, ohne Witz. Der Hammer. Aber jede Geschichte macht metaphorisch mega Sinn. Mhm. Und ich glaube, dass wahre Weisheit liegt in einer weisen Wahrnehmung der Dinge. Mhm. Du kannst einen Baum angucken und von dem Baum lernen, wie man Selbstbewusstsein vergrößert. Stimmt. Also einfach, weißt du, du gehst in einen Film, ins Kino, du kannst von jedem Film so viel lernen, wenn deine Wahrnehmung entsprechend offen ist. Ja. Ja, du kannst von jedem Menschen lernen. Deswegen gibt es ja auch Weisheit, ist für jeden zugänglich. Ja. Jeder Vogel aus irgendeinem Buschdorf kann sich hinsetzen, wenn er sich die Zeit nimmt und weise nachdenken, werden. Ja. Weise werden. Stimmt. Und um Money zu machen, brauchst du nichts anderes als Weisheit und danach die Aktivität, die Kraft, die Energie, diese Weisheit auch in Handlungen umzuwandeln. Deswegen. Es ist auch geil, das Geile ist, also nochmal neu, ich glaube, es gibt universelle Gesetze auf der Welt, das ist uns ja allen klar. Und die gibt es zeitübergreifend, ortsübergreifend und so weiter. Und deswegen Korrekt. Hat jeder dieselbe Möglichkeit, sofern eine Beobachtungsfähigkeit besitzt, die jeder Mensch besitzt, weise zu werden. Und dann sind auch so Bücher wie die Bibel oder so, die dann so zeitlos sind, weil Weisheiten darin enthalten sind. Das bringt mich auf einen Gedanken. Weißt du, was eine richtig gut, richtige Mental Motherfucker-Einstellung ist? Was denn? Die ich mir immer wieder sage, mir ist Politik eigentlich egal. Ja. Weil egal, wer regiert, ich mache mein Geld. Ich werde erfolgreich. Egal. Ja. Egal, in welchem Land dieser Welt. Es gibt doch immer Reiche und Arme, oder nicht? Ja, auf jeden Fall. Und egal, in welchem Land dieser Welt. Wie viele Länder gibt es? 350 ungefähr oder so. Ja, kann sein. 330, glaube ich, oder so. Auf jeden Fall, egal, sagen wir, es gibt 300 Länder, einfach mal so die Zahl als Variable. Es gibt diese 300 Länder, in 300 Ländern gibt es Arme, die reich werden und Reiche, die arm werden. Ja. Und egal, in welchem Land ich leben würde, ich würde von den Armen zum Reichen werden. Ja. weil die Prinzen, und jetzt kommen die Gegenstimmen. Ja, Chancengleichheit und Alter. Soziale Ungleichheit. Wenn du gesund bist, wenn du zwei Arme und zwei Beine hast und du hast zwei Ohren und ein Gehirn dazwischen, um mir jetzt gerade hier zuzuhören, wenn du die Fähigkeit hast und bist auch noch mit den technischen Mitteln ausgestattet, um diesen Podcast zu hören, hast du keine Ausreden mehr. Ja, Mann, das ist du es. Hast keine. Und wenn du jetzt weiterhörst, machst du dich schuldig. Weil du machst dich schuldig für den Nichterfolg, den du in deinem Leben hast. Du Fotze. Das ist es. Du bist schuld. Deswegen kannst du jedem Obdachlosen auf der Straße sagen, du bist selber schuld. Ey, Marvin. Ja, mein Bruder Mitbruder Marvin. Ist hier gerade reingekommen. Alhamdulillah, mir geht's gut. Ja, wir sind gerade mitten im Podcast. Genau, wir sind mitten im Podcast. Der gute Marvin. Ich sag mal, warte mal, ich mach mal hier laut. Wir können ja hier, Marvin, wir haben hier einen Gast, der heißt Marvin Frobel. Guten Tag. Sag mal was, Lionel. 1, 2, 3, Test. Marvin, jetzt wo du da bist, kann ich dir eine Frage stellen? Was? Ja, klar. Bist du schuld an dem, was in deinem Leben nicht gut läuft? Ja, klar. Jawohl! Das ist doch logisch. Ja, sehr gut. Genau darüber reden wir gerade. Du musst die Schuld der ganzen Welt auf dich nehmen. Aber wer kann das schon? Ja, das ist schwer. Das ist schwer, aber man muss es einfach checken. Das ist wichtig. Kannst du uns was darüber sagen, Marvin? Ich kann euch sagen, dass jeder seines eigenen Glückes Schmied ist. Und die ganzen Leute, die immer die Schuld bei anderen suchen für ihr eigenes Versagen, die müssen einfach mal checken, dass es in ihrer eigenen Hand liegt. So. Du kannst alles selbst verändern, alles umkrempeln, komplett, egal wo du stehst. Aber du musst checken, dass du das allein entscheiden musst für dich. Dass du es verändern kannst. Und du musst dann anpacken. Sprich dir ins Mikrofon rein. Ja. Also das kann ich unterstreichen. Korrekt, Marvin. Ja, danke für den Beitrag, Herr Vogel. Und weg ist er. Da ist er also weg. Marvin ist für mich so ein krasses Beispiel. Ja. Wie er von so einer verängstigten, schüchternen Pussy-Haltung zu so einem krassen Mann geworden ist. Ey. Ja, der hat sich echt sehr stark verändert. Sehr, sehr stark verändert. Und der hat jetzt so eine Festigkeit und so eine Haltung in seinem Lifestyle. Ja. Und das ist der Wahnsinn. Und vor allem ist er immer... er ist halt so on the way, weißt du? Er ist nicht so... Ja, und der ist auch... Er ruht sich nicht auf aus irgendwelche Erfolge. Eben. Arroganz heißt ja, dass du nicht mehr wachstumsorientiert bist. Ja. Du glaubst tatsächlich, dass... merci. Du glaubst tatsächlich, dass es nicht mehr weiter nach oben geht, so dass du irgendwo angekommen bist. Ja. Gleichzusetzen mit Dummheit. Okay, jetzt glaube ich, ist die Verbindung abgebrochen. Der Podcast läuft allerdings noch weiter. Ich hoffe, die Aufnahme von Lionel läuft auch weiter. Ich führe jetzt ein kleines Selbstgespräch. Für die letzten... Soll ich das 6 Minuten noch lang machen? Nö. Mach ich nicht.